fuck you up. making my way home. 1, 2, 3, 4. Ich weiß, Sie werden mich hassen. Ich weiß, Sie werden mich hassen. Oh,